nahezu kein Schritt, den ihr da draußen tut, bleibt unbeobachtet in diesen Tagen. Vielleicht gerade nochmal der Gang zum Klo, aber nur, wenn es euer Klo zu Hause ist und eure Wohnung nicht von außen einsehbar ist und wenn ihr euer Smartphone nicht mitnehmt. Totalüberwachung. Aus den USA haben wir dazu vor kurzem den neuesten Dreh gehört. Das Stichwort lautet Prism und wir fragen uns jetzt hier in der Webshow, wie kann man sich jenseits der digitalen Welt der Überwachung entziehen, zum Beispiel mit Mode? Und die Frage leite ich gleich mal an Martina Schulte aus unserem Webshow-Team weiter. Martina, wie geht das denn? Wie kann man mit Mode nicht überwacht werden? Also ich habe im Netz den New Yorker Künstler Adam Harvey gefunden und der hat eine eigene Anti-Überwachungskollektion rausgebracht, die heißt Stealthwear. Und mit dieser Kollektion will er Menschen helfen, die Kontrolle über ihre eigene Identität zurückzugewinnen. Und das Gute an seinen Klamotten ist, so erzählt er in einem Interview, das er auf seiner Webseite veröffentlicht hat, dass Stealthwear den Träger sichtbar macht und unsichtbar zugleich. Hiding in plain sight, being visible to one set of people and being invisible to the other. Really, it's about controlling your identity. Gegen was schützt dieses Stealthwear? Denn Stealth, muss man noch kurz sagen, ist unsichtbar. So wie der Stealth-Bomber. Der Tarnkappenbomber. Genau. Also gegen alle möglichen Sachen. Also er hat einen Röntgenstrahlen-Blocker-T-Shirt entwickelt. Dann gibt es einen Anti-Drohnenschal, eine Tasche, die Off-Pocket heißt und die es unmöglich macht, das Handy, was sich da drin befindet, zu orten, weil die Signale eben blockiert werden. Und dann gibt es auch noch einen Kapuzenumhang, der vor den Thermosensoren von Drohnen schützt. Und diesen Drohnenumhang, den schauen wir uns hier mal eben genauer an. Wir gehen mal hier auf die Webseite. Du hast es mitgebracht und das sieht man natürlich auch auf unserer Seite. Es ist verlinkt. Ich habe hier das Foto und das sieht so ein bisschen aus, ja, wie so ein Vorzelt von so einem Iglu-Zelt, das man auf Festivals mitnimmt, nur dass man sich das über den Kopf hängt und dann noch eine kleine Kappe dran ist. Etwas, was vielleicht Lady Gaga bei einem Auftritt anziehen könnte. Wie soll uns das vor Drohnen schützen? Also dieser Umhang, der ist aus einer speziellen Metallfaser gemacht und diese Metallfaser, die schützt den Körper vor den Blicken von Wärmebildkameras, einfach dadurch, dass die Hitze des Körpers nicht mehr nach außen reflektiert wird. Und dieser Umhang, den du da siehst, der schützt dich nicht nur gegen Drohnen, sondern er ist nach Auskunft des Künstlers auch super leicht und atmungsaktiv. Und eben auch noch sicher. Aber bestimmt nicht günstig. Ich wusste, dass du das fragen würdest, deswegen habe ich auf diese Fragen vorbereitet. Der Umhang kostet laut BBC $2,287. Also ein bisschen was muss dir deine Sicherheit dann schon wert sein. Aber es gibt auch für dich, Dominik, günstigere Kleidungsstücke. Es gibt halt auch Schals, Anti-Drohnen-Schals. Und die gehen dann so bei ungefähr $250 los. Gut, das reicht ja gerade mal für meinen Kopf. Jetzt habe ich eben gesagt, es sieht aus wie ein Vorzelt. Wenn man mal ein bisschen mit etwas mehr kulturellem Hintergrund rangeht, könnte man auch sagen, es ist wie so eine Burka. Ist das Absicht? Ja, auf jeden Fall. Also zwei dieser drei Kleidungsstücke aus dieser Stealthwear-Kollektion sind von muslimischen Gewändern inspiriert, also von der Burka und vom Hijab. Und die verbinden sich, so erklärt es Adam Harvey, auch konzeptuell mit der Idee dieser beiden Kleidungsstücke, die ja als Schleier dienen, der den Menschen bzw. die Welt von Gott trennt. Nur dass Harvey jetzt eben Gott durch Drohnen ersetzt hat und dass er sich jetzt eben genau für dieses Kleidungsstück entschieden hat, das hat dabei natürlich noch einen anderen Hintergrund. Das Online-Magazin Vice erklärt uns in einem Artikel über Harvey, dass die Drohnenangriffe ja in erster Linie in muslimischen Ländern stattfinden, vor allen Dingen in Pakistan. Dort sind ja nach Auskunft des Bureau of Investigative Journalism seit 2004 zwischen 475 und 861 Zivilisten bei Drohnenangriffen getötet worden. Und es geht jetzt aber nicht nur um arabische Länder. Er hat also auch den amerikanischen Markt im Auge. In den USA ist ja seit kurzem auch ein Inlandseinsatz von Drohnen erlaubt. Was kann man denn noch tun, um sich vor der Totalüberwachung zu schützen, außer jetzt Klamotten anzuziehen, die aussehen wie Vorzelte? Er hat noch ein anderes Projekt, das nennt sich CV Dazzle. Das ist so eine Art Tarn-Make-up und CV bedeutet so viel wie Camouflage from Computer Vision und das Wort Dazzle bezieht sich auf so eine spezielle Tarnung, die mal bei Schiffen im Ersten Weltkrieg benutzt worden ist. Da war es halt so, da hat man so kubische Muster drauf gemalt und wenn die sich dann bewegt haben, dann haben die ähnlich wie Zebras, wie eine Herde Zebras, die in Bewegung ist, auch den Feind verwirrt sozusagen, weil man die Umrisse nicht mehr klar erkennen konnte. Das kenne ich von Prototypen von Autos, die auch immer so ein bisschen scheckig aussehen. Genau. Okay. Ja, wie funktioniert und dieses? So ähnlich funktioniert, du hast es eigentlich auch gerade so ähnlich wie bei diesen Autos dann eben auch. Das ist eigentlich so ein Komplettpaket aus Make-up und Frisur. Und wenn du mit so einem Make-up sozusagen vor ein Gesichtserkennungssystem trittst, dann ist es halt verwirrt, weil es denkt, du hast gar kein Gesicht. Und wenn du jetzt auf seine Webseite gehst, dann kannst du das halt nochmal genauer anschauen, was für Tricks du da genau benutzen kannst. Die da wären zum Beispiel? Zum Beispiel, Dominik, der Bereich zwischen deinen Augen, da an der die Nasenwurzel sozusagen. Ja. Also wenn du diesen Bereich sozusagen übermalst oder verdeckst, dann hast du schon eine sehr gute Chance, dass dich die Software nicht erkennt. Genau. Und dann gibt es noch eine andere Geschichte. Du kannst dir halt hier auch auf die Wangenknochen, kannst du dir so schwarz-weiße Dreiecke malen. Da geht es eigentlich darum, die Farbbereiche des Gesichts sozusagen umzudrehen. Und damit kannst du dann eben auch die Software verwirren und wirst dann vielleicht nicht wiedererkannt. Das sind alles Dinge, die man schon aus anderen Bereichen kennt. Gerade diese Dreiecke sind bei Footballern, glaube ich, sehr beliebt, die dadurch ihre Gegenspieler irritieren wollen. Das ist alles nicht neu. Nicht er hat sich ganz Chip, viel auch mit Tribal Art beschäftigt, wo es auch darum geht, ne, wie verwirren halt möglicherweise Maoris oder irgendwelche Leute auch durch Tätowierungen dann auch nochmal ihre Gegner tarnen sich. Also das ist jetzt natürlich, er hat das jetzt nicht erfunden oder so. Aber er hat es für einen neuen Zweck verwendet. Jetzt die Frage, ist das Kunst, kann das weg oder ist es am Ende politischer Aktivismus? Er ist ganz klar Künstler, aber natürlich sind seine Konzepte immer auch politisch. Also dieses Make-up-Projekt, CV Dazzle zum Beispiel, damit kritisiert er, hat er auch selber gesagt, ganz klar die Zunahme von Überwachungskameras, aber auch Gesichtserkennungssoftware bei Facebook oder Flickr. Und er ist halt ein Künstler, der sich auf jeden Fall immer wieder mit den Methoden der modernen Überwachungsgesellschaft beschäftigt. Und er scheint mit seiner Kunst halt auch bei vielen Menschen einen Nerv zu treffen, denn auf einem Interview auf seiner Webseite hat er uns dazu dann nochmal Folgendes erzählt. Most people enjoy this because it provides them with a technology that they can use in a way to empower themselves. Everybody that I've talked to is a little bit nervous about the future of drone usage in the United States. And having at least a technology that can, you know, make living with drones more comfortable and put you more in control of yourself has been fairly popular with all audiences across the political spectrum too, which surprised me. And I think it's just great. It's as interesting to people on the far left as it is to people on the far right. Der Künstler Adam Harvey hat sogenannte Stealthware entworfen. Das ist Kleidung, mit der man sich vor der Totalüberwachung schützen können soll.